Deutschlandfunk. Nachtradio. Willkommen zum Soundcheck. Das Thema heute von Disco Beats zu Rock- und Filmmusik. Arbeiten des Amerikaners Moby. Am Mikrofon ist Thomas Elbern. The Stars, ein Titel von Mobys letztem Album Last Night. Wie schon erwähnt, ist das Album eine Art Rückkehr zu Mobys Techno-Wurzeln. In letzter Zeit ist er vor allem als DJ in Erscheinung getreten, so zum Beispiel auf der letzten Love Parade, wo er vor Tausenden einen Potpourri all seiner Hits spielte. Hier nochmal ein Titel von seiner CD 18, Sunday, the day before my birthday. Sunday was a bright day, yesterday. Thank you. Need is to be loved, ein Song von Mobys Album Everything is Wrong. Moby wäre nicht Moby, wenn er nicht auf der gleichen CD völlig unterschiedliche Songs positioniert hätte. Er verglich das mal mit einer Show des verstorbenen englischen Radio-DJs John Peel, der völlig unterschiedliche Stile in einer Sendung unterbrachte, und das war auch immer ein Markenzeichen von Moby, der sich nie die Mühe machte, für seine unterschiedlichen musikalischen Präferenzen andere Pseudonyme zu erfinden, sondern sie gleich auf eine CD packte, mit Ausnahme vielleicht von Voodoo Child. Bleiben wir also bei Everything is Wrong und hören Feeling So Real. I'm feeling so Ein weiteres Markenzeichen von Moby sind die Essays, die als Liner Notes zu seinen CDs verfasst. Hier wettert der Veganer gegen Tierversuche, korrupte Politiker und zitiert Einstein und Albert Schweitzer und Franz von Assisi. Sein eigener Rat ist, dass Leute, die die Musik hören wollen, sich die CD anzuhören, ohne die Liner Notes zu lesen, und andere, die sich dafür interessieren, bitte schön lesen und im besten Falle noch die Musik dazu hören sollen. Das war Moby in den 90ern. Heutzutage gibt er sich etwas politikverdrossener. Hören wir Moby mit Extreme Ways. Moby konnte von seinem New Yorker Apartment in Manhattan die Anschläge des 11. September mitverfolgen. Moby, der auch noch am 11. September Geburtstag hat, hat seine Erlebnisse in dem Song We Are All Made of Stars reflektiert. Als überzeugter Demokrat und Friedensaktivist fiel seine Reflexion auch eher nachdenklich und weniger aggressiv aus und wurde eine Art Evergreen. Wie schon erwähnt, sind viele Stücke von Moby in Filmen verwendet worden, aber auch auf unzähligen Samplern à la Café del Mar veröffentlicht. Sein Stück Porcelain taucht fast so oft auf wie Le Nuit, dem bekanntesten Stück von Nightmares on Wax. Kein Wunder, dass das BBC Concert Orchestra auf ihrer Seriously Chill CD auch Porcelain spielte. Das Orchester spielt auf dieser CD Chill-Out-Klassiker und das Konzept unter der Leitung von Anne Dudley geht wunderbar auf. So erstrahlt auch Moby hier in neuem orchestralen Glanz. Die CD Early Underground porträtiert Mobys erste musikalische Gehversuche als Elektroniktüftler. Da hört man deutlich die Einflüsse von Acid Techno, Detroit und überhaupt früher Technomusik heraus, wie sie auch vor allem in Deutschland und Belgien produziert wurde. Deutschland ist sowieso die Nummer 1 für Moby, wenn es um elektronische Musik geht, sagte er kürzlich in einem Interview. Hören wir den ganz frühen Moby mit Protect Right. why does my heart feel so bad? Why does my soul feel so bad? Why does my heart Man kann sagen, dass sich Moby nach und nach vom bloßen Elektronikmusiker auch zum Songwriter entwickelt hat. Ein typisches Markenzeichen sind seine elegischen Stücke, wie das gerade gehörte, Why Does My Heart Feel So Bad, aber auch Songs, in denen er ganz klassisch zur Gitarre singt. So passiert es, dass Moby heutzutage vor 100 Leuten in irgendeinem Café Songs zur akustischen Gitarre spielt und abends im Club als DJ in Erscheinung tritt. Hauptsache, es wird dem gebürtigen New Yorker nicht langweilig. Hören wir Slipping Away. Threshold is breaking tonight. Open to everything, happy and sad. Seeing the good when it's all going bad. Seeing

Das war's auch schon fast in diesem Soundcheck, in dem es um die Musik von Moby ging. Wer hier auf die Suche geht, findet eine wesentlich größere Auswahl, als die vergangenen zwei Stunden präsentieren konnten. Und die vorbildliche Website des Künstlers ist auch ein tolles Archiv, das sämtliche Veröffentlichungen, Remixe und Filmmusiken akribisch auflistet. Hören wir bis zum Schluss noch Moby hinter seinem Pseudonym Voodoo Child mit Gentle Love. Thomas Elbern war am Mikrofon und sagt jetzt schon mal Tschüss.